7:10 Deutschland Radio Kultur. Soll man ihn bewundern oder bemitleiden? So viele Niederlagen wie der britische Premierminister Gordon Brown die letzten Tage einstecken musste, das dürfte für das Guinness-Buch der Rekorde reichen. Da sind die Abstimmungsdesaster bei der Europa- und der Kommunalwahl und da ist die Serie der Rücktritte von Regierungsmitgliedern. Gordon Brown aber hat all das durchgestanden. Medien berichteten dann von einem innerparteilichen Komplott, wonach Brown noch am gestrigen Abend aus dem Amt gejagt werden sollte und er ist heute Morgen immer noch da. Martin Sagata in London, was ist da gestern Abend passiert? Also dieser Putsch ist grandios gescheitert, der Aufstand ist gescheitert. Das war eine höchst bizarre Veranstaltung gestern Abend. Da wollten die Abgeordneten eigentlich 72 Unterschriften vorlegen, die ausgereicht hätten, um eine Abstimmung über Gordon Brown zu erzwingen. Dann ist der Premierminister aufgetaucht und es hat Standing Ovations gegeben, berichten Teilnehmer. Wenn Sie sich das Presseecho heute Morgen anschauen, der Daily Express beispielsweise schreibt, Feiglinge, die Abgeordneten haben gekniffen, Brown zu stürzen. Der Guardian schreibt, die Partei hat es versaut und der parteinahe Internetdienst Labour Home, der spricht von einer unwürdigen Cheerleader-Veranstaltung, wirft Gordon Brown vor, sich diesen Beifall gestern Abend bestellt zu haben, diesen Beifall organisiert zu haben. Aber die Taktik ist aufgegangen, die Abgeordneten haben ihn nicht gestürzt, es sollen nur 3 oder 4 am Ende gewesen sein, die ganz offen seinen Rücktritt gefordert haben. Wahlpleiten, Spesenskandal und Serienrücktritte, ich habe es eingangs gesagt, der amtierende Premier hält sich weiter für den geeigneten Kandidaten, um mit allen Herausforderungen fertig zu werden. Leidet Brown an Realitätsverlust oder will er die Krise einfach aussitzen? Er will das Offensichtliche aussitzen und das ist ein Mann, der 10 Jahre lang auf diesen Posten gewartet hat. Er ist ja auch nicht in das Amt des Premierministers gewählt worden, was ihn sehr belastet. Er hat dieses Amt nur von seinem langjährigen Widersacher Tony Blair übernommen. Das macht ihn jetzt auch so anfällig für die Forderungen nach Neuwahlen, dass endlich die britische Regierung wieder auf einen demokratischen Boden gestellt werden soll. Aber offensichtlich ist da auch eine gewisse Portion Realitätsverlust dabei. Der Guardian bezeichnet ihn schon seit Tagen als wandelnde Leiche. Die Sun vergleicht Brown jetzt mit einem ausgestopften Papagei, also jemand, der noch steht, aber nichts mehr zu sagen habe. Die Kabinettsumbildung letzte Woche, die scheint ja verpufft zu sein. Was könnte Brown denn noch tun, um wieder in die Offensive zu kommen, sowohl beim Wähler als auch beim Parteivolk? Also im Moment muss er sich da einfach aus der Öffentlichkeit zurückhalten. Er ist völlig unten durch. Er ist der unbeliebteste Premierminister aller Zeiten. 2/3 der Briten sagen, sie wollen einen sofortigen Rücktritt. Sie wollen schnellstmögliche Neuwahlen. Da kann er kurzfristig überhaupt nichts machen. Mittel- und langfristig, er hat ja noch fast 1 Jahr Zeit bis zur nächsten Wahl, wenn es keine vorgezogenen Wahlen gibt. Mittel- und langfristig kann er nur hoffen, dass hier die Wirtschaft irgendwie wieder anzieht, dass er dann, wenn er überhaupt noch in diesen Wahlkampf geschickt wird von seiner Partei, was immer noch höchst fraglich ist, dass er dann darauf verweisen kann, also er habe Großbritannien durch diese schwierigen finanziellen, wirtschaftlichen Zeiten gebracht und das ist eigentlich seine eigene Hoffnung. Wenn nun Brown doch aufgeben sollte, wer könnte ihn dann übergangsweise beerben, also bis hin zu Neuwahlen? Also in der Partei gibt es da im Moment nur einen Namen, das ist Alan Johnson, der neue Innenminister. In dem sieht man so einen Kandidaten, der auch alt genug ist, keine Ambitionen auf mittelfristige Sicht zu haben, sondern der die Partei jetzt, wenn er sie übernehmen würde, eigentlich in einer Übergangszeit in eine ehrenvolle Niederlage führen würde, der sie da nicht völlig erschüttern würde, denn man geht in der Labour-Partei auch schon davon aus, die nächste Wahl ist eigentlich verloren. Von wegen Neuwahlen, wären denn die Tories schon reif für die Macht? Also, sie verkaufen sich zumindest gut. Es ist klar, dass abzusehen ist, wenn die Tories die Regierung übernehmen, dass sie dann vor großen Problemen stünden angesichts der gigantischen Verschuldung Großbritanniens. Dann müssten sie auch sagen, wo sie das Geld einsparen wollen, müssten wahrscheinlich die Steuern erhöhen. Aber die Opposition wird von einem unglaublichen Wohlwollen getragen im Moment, weil die Briten eigentlich jetzt diese Labour-Regierung satt haben und kann sich jetzt die Opposition eigentlich genauso wie Tony Blair auf das Wahlmotto, das 1997 ausgegeben hat, verlassen. Sie sagt jetzt auch schon, es kann nur besser werden. Der britische Premier Gordon Brown wackelt, aber er fällt nicht. Martin Sagata in London war das. Vielen Dank. 7:15 Deutschland.